trügerisch sind Weiberherzen, mögen sie klagen, mögen sie scherzen. Oft spielt ein Lächeln um ihre Züge, oft fließen Tränen, alles ist Lüge. Habt ihr auch Schwüre zum Unterpfande auf licht'gem Sande? Habt ihr gebaut? Habt ihr gebaut? Ja! Nach süßen Stunden ein holdes Liedchen ist bald gefunden. Doch bittere Reue wird er empfinden, der nur an eine sich fest will binden. Habt ihr auch Schwere zum Unterpfande auf leichtem Sande? Habt ihr gebaut? Habt ihr gebaut?